Guten Abend. Hier ist der Bug Report. Hier ist er wieder, der innovative Museumspodcast, diesmal mit einem besonderen Format, und zwar dem Bug Report. Jetzt denkt ihr euch, was soll das denn jetzt? Das erkläre ich euch jetzt. Und zwar, wir sind so viel unterwegs in der ganzen Bundesrepublik eingeladen oder wir tauchen auch einfach ungebeten auf. Ja, weltweit würde ich sagen. Ja. Und um euch auch an unseren Reisen teilhaben zu lassen und unseren Ereignissen, die um uns herum passieren, gibt es den Bug Report, in dem jeweils einer ganz kurz und ganz knapp erzählt, wo er sich so rumgetrieben hat, was ihm da passiert ist. Hast du gerade nackt gesagt? Ich kann es jetzt sagen. Nackt. Ach so. Ich wiederhole. Kurz und nackt. Ach so. Genau, wo er sich nackt herumgetrieben hat. Genau. Und diesmal erzählt Jörg was vom Baggersee in Neukölln. Nee, Jörg war unterwegs mit dem Fahrrad eine ganze Weile, ne? Ja, das stimmt. Aber er hatte eine Radlerhose an. Genau, ich hatte eine magische Unterhose an. Ja, da war ich unterwegs. Genau. Und unterwegs war er im Neandertal-Museum, im schönen Neandertal. Genau. Ihr dürft mir Fragen stellen, wann immer ihr das wollt. Jörg, was soll das hier alles? Was ist das für ein komisches Format? Bug Report. Geh mir weg damit. Brauch kein Mensch. Jörg, wolltest du einfach mal alleine was sagen? Ja, ich wollte jetzt nochmal was sagen. Also, ich war ja jetzt auch ein bisschen noch im September ein bisschen im Urlaub und da bin ich mit dem Radl durch die Gegend gefahren und da bin ich in NRW in ein Tal gefahren und ihr kennt es wahrscheinlich alle, das Neandertal. Und im Neandertal Museum, da komme ich jetzt gleich noch zu, aber im Neandertal wurde ja damals eine andere Art der Gattung Homo gefunden, nämlich der Neandertaler. Und dieses Neandertal-Museum, was da in diesem schönen, manchmal verwunschenen, wenn da nicht so eine Straße, laute Straße durchgehen würde, verwunschenen Tal, dieses Museum ist halt auch direkt an dieser Fundstelle. Und die haben da wahrscheinlich das da hingelegt, weil sie wussten, dass da ein Museum gebaut wird, oder? Ja. Ganz, Neandertaler. Ganz genau. Das war Ende des 19. Jahrhunderts, als der dort gefunden wurde, war das direkt, haben sie es direkt quasi eingetragen. Der war wahrscheinlich mit Schild schon, ne? Ich dachte auch, der Neandertaler ist da hingezogen, weil die Verkehrsanbindung so günstig war. Ja, doch. Das, weil das auch so ein schöner Name war. Genau. Neandertal. Ja. Genau, soll ich da jetzt noch ein bisschen was von erzählen? Ja, mache ich noch. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Genau, auf jeden Fall haben sie da, ich weiß nicht wann, also ist wieder bestes Museum-Bug-Niveau und gefährliches Halbwissen, haben sie dort ein Museum hingebaut, was eine interessante Struktur hat, weil es nämlich irgendwie so in so einer Helixstruktur, also wie so eine Schneckenform quasi, das Haus aufgebaut ist. Das heißt, man geht da rein und dann geht man durch die Ausstellung immer in so konzentrischen Kreisen und immer kürzeren Kreisen, bis man irgendwie oben ist. Genau, und die ganze Ausstellung, wenn man die entlangläuft, man läuft sie halt so immer so ein Stückchen bergauf. Und was mir da als erstes irgendwie drin aufgefallen ist, war, es war ein sehr heißer Tag, es war sehr schön kühl. Genau. Und aber kleine Eiszeit wahrscheinlich, ne? Ja, Eiszeit, da kommen wir vielleicht gleich noch zu den gastronomischen Angeboten. also was mir auf jeden Fall so erschien, aber ich habe es natürlich nicht alles durchgetestet, war, dass sie ganz viele Angebote haben für ganz viele unterschiedliche Zielgruppen. Ich bin da halt einfach ganz unbedarft durchgelaufen. Klar, Corona-bedingt auch mit so einer Maske und so. Aber man hat dann auch direkt so einen Kopfhörer in die Hand gedrückt bekommen. So einen ganz normalen Kopfhörer mit einem Kabel und so einer kleinen Klinkenbuchse. Und dann ist man losgestiefelt und dann konnte man überall sich so einklinken, im wahrsten Sinne des Wortes. Also konnte sich an Hörstationen einklinken und da dann Sachen hören. Und was das Neandertal-Museum vor allen Dingen irgendwie ausmacht für mich, ist die Existenz von diesen Figurinen. Weil die haben da natürlich Neandertaler, aber auch Homo sapiens, also unsere Gattung von Menschen, auch nachgebildet. Und das ist ja immer so eine, finde ich, immer, also ich stehe nicht wirklich auf Figurinen. Ich habe also 99,9% aller, die ich bisher gesehen habe, fand ich immer irgendwie total ätzend und lebensnicht nah, aber auch ein bisschen creepy, oder? Ja, genau, die sind auch manchmal ein bisschen ungewollt creepy, finde ich, wenn man die so sieht in anderen Museen. Aber da ist denen das ziemlich gut geraten, finde ich, diese Figuren. Kannst du erklären, wie die aussehen? Weil ich finde, es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von Figuren, also sehr, welche, die sehr echt wirken, aber manche sind nur so angedeutet. Ja. Was sind das für welche? Die wirken halt super, hyper real echt. Also, ich bin da jetzt natürlich kein Experte, was die Materialien anbelangt und so. Und ich habe jetzt auch vielleicht jetzt nicht so direkt den Vergleich zu Wachsfigurenkabinetten und sowas alles. Aber also ich kann vielleicht irgendwie von meiner Reaktion irgendwie erzählen, dass ich vor diesen Figuren stand und schon so dachte, okay, gleich könnte er sich vielleicht irgendwie anfangen zu bewegen. Also es ist schon irgendwie sehr lebensnah und ich keine Ahnung, von den kleinsten Pickeln im Gesicht zu Härchen und so, das ist halt, weiß ich nicht, es wirkt so sehr, sehr lebensecht. Bist du dir sicher, dass das nicht einfach nur ältere Mitarbeiter waren? Ja, genau, die ganze Zeit da so angestaubt rumgestanden haben, ne, schon seit Jahren. Was? Waren die nackt? Die waren auch nackt, ja. Jetzt bin ich mir sicher, dass es Mitarbeiter waren. Ja. Es ist so ein Sexmuseum eigentlich. Genau. Ein Teilmuseum. Deswegen auch Homo. Ja, genau. Oh, es ist ein homoerotisches Sexmuseum. Nein, aber nackt. Also vielleicht kann ich kurz irgendwie eine Sache aus der Ausstellung sagen. Da gibt es eigentlich ziemlich am Anfang gibt so eine Art von Zeitstrahl. Weil um zu zeigen halt, hey, wie alt ist eigentlich der Mensch oder generell die Gattung Mensch, ne, mit den ganzen unterschiedlichen Arten, die es gibt. Ne, gibt es ja nicht nur die Neandertaler und Sapiens, es gibt auch Erectus und hast nicht gesehen. Ja. So. Ja. Und da gibt es halt einige Figuren auch und das geht halt zurück bis zu dem, ja, weiß ich nicht, bisher ältesten Fund, das ist diese Lucy, die man in Tansania, auf jeden Fall in so einem, ich glaube, mittelafrikanischen Land gefunden hat. Nicht Deutsch aus Afrika, sonst ist okay. Genau, und die ist zum Beispiel, ja klar, die ist nackt, aber das ist halt auch so eine ganz kleine, naja, man würde sagen, so eine Mischung aus, weiß nicht, Schimpansen und menschlicher Frau. So. Die geht aufrecht. Und die geht aufrecht, ja. Und genau, aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Figuren von, wie gesagt, den Neandertalern und von Homo sapiens. Das Interessante dabei ist halt, dass die halt so, oder ich glaube, dass das so war, dass die Figuren, die da stehen, die sind nicht nur einfach nur so modelliert, sondern die sind halt tatsächlich in Individuen nachmodelliert. Ne? Also es gibt ja mittlerweile irgendwie die Möglichkeit, so aus so Schädelfunden und so Köpfe, Gesichter so zu modellieren, wie sie denn dann wirklich mal wohl ausgesehen haben. War das da auch gezeigt? Und also ich glaube, das auch gezeigt, genau, diese Technik Museum hatten die da irgendwie auch. Und mit jeder Figurine war mit jedem Individuum, ne, also einem wirklichen Fund oder beziehungsweise einem wirklichen Menschen, war dann auch eben eine Audiostation verbunden, wo der oder diejenige dann was über sich erzählt hat und über ihr Schicksal beispielsweise. Ja, genau, also die waren... Wie haben die denn das Schicksal herausgefunden? Also du hast dann so ein halb nicht mehr ganz Schimpansen aufrecht gehen, das wahrscheinlich aufrecht gehenden Körper gefunden, aber welche Geschichte haben sie da gefunden? Tagebuch. Also woher haben sie sich das Tagebuch? Das war, die Jesus-Tagebücher. Das war jetzt im Bezug auf Lucy zum Beispiel, weil das so der älteste Fund irgendwie ist, der irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 200.000 Jahre oder 2 Millionen Jahre sogar. Ich glaube, nee, 1,2 Millionen oder so Jahre. Pillepalle. Da hat die nach Adam Riese. Genau, man kann natürlich irgendwie nicht mehr viele konkrete Sachen irgendwie über sie sagen. Deswegen wurde das, was sie von sich selbst irgendwie in dieser Audioschätzung gesagt hat, war halt, sagen wir mal, relativ allgemein gehalten. So. Was denn zum Beispiel? Aber, keine Originalaufnahmen. Keine Originalaufnahmen. Aber was man dann zum Beispiel wiederum konnte, war beispielsweise von einem Homo sapiens Jungen, der irgendwie vor, weiß ich nicht, 40.000 Jahren oder so gelebt hat. da hat man halt irgendwie herausgefunden, okay, der war irgendwie mit einem, anscheinend mit einem Freund oder mit einem Gleichaltrigen irgendwie unterwegs und der hat halt einen Unfall gehabt, der ist halt irgendwo runtergefallen. Das hat er dann zum Beispiel irgendwie erzählt in dieser Hörstation. Und halt noch mit all den Informationen angereichert, die man quasi über die Lebens- oder den Alltag von Homo sapiens in der Zeit irgendwie erfuhr. Aber das sind halt so jetzt so die Figurinen. Und darüber hinaus beleuchtet das Museum aber noch halt ganz viel anders, viel anderes. Also nicht nur den Neandertaler an sich, also da natürlich auch sehr viel, ne? Wie ist der zum Beispiel, also wie ist der eigentlich im Unterschied zum Homo sapiens? Ne? Gab es da irgendwie auch in Europa Kontakte miteinander? Wenn ja, wie haben die ausgesehen und so weiter? Solche Sachen oder keine Ahnung, wie stark war zum Beispiel ein Homo sapiens im Vergleich zum ein Neandertaler im Vergleich zum Homo sapiens? Aber es führt dann irgendwie auch weiter darüber hinaus. Es geht dann nicht mehr nur um Neandertaler und Sapiens, sondern es geht halt generell um so Fragen wie, also so Alltag. Alltag in der bei den Jägern und Sammlern. Ernährung, Religion. Also so, sagen wir mal so anthropologische Themen irgendwie, die man jetzt nicht nur, wie gesagt, auf den Neandertaler irgendwie mit der Neandertaler-Brille irgendwie sich anschauen konnte, sondern eben halt so generell auch auf die, mit der Menschbrille, mit der Homo-Brille sozusagen betrachtete. Titel der Folge, mit der Homo-Brille durchs Neandertaler-Museum. Genau. Und lange Rede, kurzer Sinn, also ich habe mich da schon ziemlich lange drin rumgetrieben, weil das irgendwie, ich fand das sehr barrierearm alles. Es war so, ich bin vor diesen Figuren zum Beispiel stehen geblieben, aber auch so Infografiken und so ein Zeug, das fand ich alles irgendwie sehr, das kam mir so direkt ins Hirn geflossen. Also es war jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie mich großartig auf lange Texte einstellen musste und auf Fremdwörter und so, sondern es war irgendwie ganz fluffig gemacht. Ja. Eine Frage dazu. Ich meine, der Jörg war über mehrere Monate, würde ich sagen, mit dem Fahrrad alleine quer durch Deutschland unterwegs. Wieso hast du dich denn dafür entschieden, da hinzufahren eigentlich? Weil meine Schwester da in der Nähe wohnt. Ja, so. Und das ist auch der Grund, weshalb ihr da hinfahrt. Genau. Aber mit dem Fahrrad dann auch. Nee, aber also wenn schon, tatsächlich hatte meine Schwester, beziehungsweise eigentlich meine beiden Nichten, haben mir da oft von erzählt, dass sie da, dass die wohnen da nicht weit von entfernt, 4 Kilometer in Mettmann, weil die da auch schon öfter mal gewesen sind, die halt auch einfach irgendwie ein cooles Kinderangebot irgendwie haben. Deswegen sind die da immer irgendwie öfter, gehen da auch mal zum Geburtstag hin und so. Genau, und das gibt's da halt auch. Haben die auch so irgendwie gezeigt, wie jetzt der Mensch sich so evolutionär noch entwickelt? Also gibt es da auch welche Forschungen und Forschungsergebnisse, die da präsentiert werden? Ja, also die Gegenwart oder auch die Zukunft. Ja, eher die Gegenwart spielt auch schon irgendwie eine Rolle, aber immer, sagen wir mal, in ganz speziellen Bereichen. Also es geht zum Beispiel um die Frage des Werkzeugherstellens oder so. In dem Bereich wurde so ein riesig großer Spannweite, also riesig großer Schirm aufgespannt, quasi von den ersten Werkzeugen, die man sich so vorstellen kann, irgendwie mit hier Flintstone, wie heißt es, Feuerstein, Faustkeile und so, bis hin halt zu, keine Ahnung, dem Träger auf dem Acker. sowas gibt's immer nur nicht irgendwie. Leider kommen Raumschiffe nicht. Ich hab keine Raumschiffe vor. Aber das ganze Museum ist als Gebäude halt ein Raumschiff. Ah. Also vielleicht findest du da so ein bisschen den Raumschiffcharakter wieder. Vielleicht ist es sogar gelandet von woanders. Vielleicht sind diese Funde gar nicht von dieser Erde. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das sind alles das sind vom Planeten Neandertalensis kommend. So ein bisschen der Corona-Fun-Fact der Woche. Es sei denn, es betrifft einen, dann ist halt scheiße. Und zwar, also entgegen früherer Annahmen ist ja der Neandertaler, korrigiere mich Jörg, du warst im Museum, ist ja nicht ausgelöscht, sondern aufgegangen in im Homo sapiens, also unter uns quasi hier. Ja. Und deswegen haben einige Leute noch bis zu 5% Neandertaler-DNA in sich drin. Und es zeigt sich wohl, DNA-Untersuchungen, dass Leute mit einer erhöhten Neandertaler-DNA schwerere Verläufe bei Corona haben. Nein. Ach, what? Ja. Das ist ja unglaublich. Was ist denn das jetzt schon wieder her? Nachrichten. Neo-unnützes. Das habe ich an der Höhlenwand habe ich das gelesen. Das haben die schon gewusst. Ja. Ja. Ja, genau. Also sie selber sprechen irgendwie von bis zu 4% des Neandertaler-Gens, des berühmten. Ja, und ich glaube, diese Sache von dieses Aufgehen, wie du es genannt hast, oder Akulturalisierung, auf jeden Fall das ist so eine These, glaube ich, die aber am wahrscheinlichsten erscheint. Es gibt aber auch noch, glaube ich, 2 oder 3 andere, die irgendwie in den letzten Jahrzehnten so in Erwägung gezogen wurden. Aber das würde vielleicht ein bisschen zu weit führen. Aber ja, also es gibt wohl, jeder von uns hat da auch einen ganz kleinen Neandertaler in sich. Genau. Das war so bis mein Besuch im Neandertaler-Museum. Und ich würde, ich hatte wirklich einen hervorragenden Tag. Ich kann auch sehr die Pommesbude direkt vorm Neandertaler-Museum empfehlen. Die wird gemacht von so einer ganz burschikosen Französin, die so ein bisschen ruppig, aber sehr herzlich einen bedient. Und die Pommes sind da richtig gut. Kann man irgendwie hingehen. Und wenn man danach Hunger hatte, so wie ich. Wie viel Käfer gibst du dem? Genau, von 5 Käfern. Das ist unsere neue Kategorie, oder? Genau, ja, das können wir jetzt mal versuchen mit anzufangen. Ja, genau. Also eine Bewertung. Ich würde sagen, Neandertal-Museum kriegt von mir 4 Käfer von 5. Ja. Also schon richtig, richtig gut. Ich glaube, keine Ahnung, ich kann jetzt gar nicht sagen, wo der 5. Käfer eigentlich noch fehlt. Ich wollte jetzt nur noch nicht hier das Level zu 4 Käfer und eine halbe Blattlaus. Genau. Genau, also es ist schon irgendwie richtig gut. Ich glaube, vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, ich fand so, ich möchte mich da jetzt gar nicht irgendwie in den Megakritiken ergehen, sondern ich möchte das Neandertal-Museum mal einfach allen empfehlen, die vielleicht in der Region da sind oder wenn sie da mal irgendwie hinkommen, da kann man wirklich viel Zeit verbringen und ich glaube auch einfach ganz viel Zeit mit Kindern auch verbringen. Was jetzt so Sachen wie Führung und sowas anbelangt, das habe ich jetzt leider alles nicht gecheckert, aber 4 von 5 Käfern sind auf jeden Fall drin für das Neandertal-Museum. Hört sich voll spannend an. Nice. Ja. Sehr cool. Das nächste Mal, wenn ich überhaupt mal in der Gegend bin, dann fahre ich da auch an. Ja, ich dachte, du fährst ja mit dem Fahrrad lang. Was? Ich? Ja? Ich du hast doch erst bald ein neues Fahrrad. Hier ist nicht Jörg. Aber du hast doch erst bald ein neues Fahrrad. Du hast doch schon mit angegeben. Ja, stimmt. Aber das ist einfach nur, dass ich hier elegant durch Berlin radeln kann. Nicht wie durch die Republik. Ach so, du willst einfach nur so cool über die Straße fahren. Ja. Neandertaler-mäßig. Ja. Geil. Cool. Ja, das ist voll schön. Voll cool von dir zu hören, Jörg. Yes. Von deinen Abenteuern. Dann ist der Bug Report so, vielleicht so eine Art von Postkarte, die wir uns schreiben. Ne? Ja, wie schön. Das ist schöner. Wir haben im Vorfeld jetzt so ein bisschen so überlegt, was ist denn der Bug Report eigentlich so genau? Ne? Vielleicht müssen wir uns da noch so ein bisschen finden, aber genau. Vielleicht haben wir jetzt erstmal einen ersten Aufschlag gemacht und genau. Genau. Wenn ihr wisst, was der Bug Report ist, dann schreibt uns das auf museumbug.net oder museumbugcast bei Twitter. Genau, das darf nicht fehlen. Alles klar, dann würde ich sagen, war das die erste Folge vom Bug Report. Und mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie regelmäßig machen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt das immer nur mal so plätschernd. Ne? Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Alles klar. Alles Leute. Klar. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.